Unser Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen wunderschönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute rumst es richtig. Wir starten rein mit Armin van Buuren. Oder machen wir es auch vollständig jetzt gerade. Armin Josef Jacobus Daniel van Buuren. In short, Armin van Buuren. Kennen wir alle durch seine internationalen Erfolge im Trance-Genre. Er wird ja auch als King of Trance bezeichnet. Und dann in der zweiten Stunde haben wir für euch Nick Fanciulli in the Mix. Wir haben ja alle irgendwie Vorbilder mit inspirierenden Persönlichkeiten, die etwas in uns auslösen oder uns motivieren. Und bei Nick war es der Techno-Produzent Laurent Garnier, der den EDM-DJ-Produzent und Labelinhaber zum Musikmachen bewegt hat. Hat auf jeden Fall gut funktioniert, ist was bei rausgekommen. Heute ist er in einem Set bei uns im Clubding in the Mix. Aber wir starten jetzt erstmal rein mit Armin eine Stunde lang. Just be honest. Energize your soul. Denied. consciousness that is induced by the use of psychedelics or through meditation practices. During this mind trip, an individual experiences a profound change in perception. Electrons. Ihr habt gerade eben Armin van Buuren eine Stunde lang in The Mix gehört. War geil, oder? Jetzt wird's nicht weniger geil. Wir haben ja alle so Vorbilder, inspirierende Persönlichkeiten, die irgendwas in uns auslösen oder für uns irgendwas motivieren oder begeistern. Bei Nick Fanciulli war es der Techno-Produzent Laurent Garnier. Der hat den EDM-DJ-Produzent und Labelinhaber zum Musikmachen bewegt. Heute ist er bei uns eine Stunde lang im Clubding in The Mix und zwar genau jetzt für euch. Straight up, you know what I mean? Straight up, you know what I mean? Trying to do something, man. I don't know what it is, but we gon' go in there and handle this business, man. Straight up, you know what I mean? It's going down. ese pelo de ahí abajo toca el pelo. Yeah. Connected.